Die letzte größere Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts wurde von der Großen Koalition am 3. Juli 2014 beschlossen. Kern der Reform war der Wegfall des sogenannten Optionszwangs, der in Deutschland geborene und aufgewachsene Ausländer bis dahin verpflichtete, sich zwischen dem 18. und 23. Lebensjahr für die deutsche oder die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern zu entscheiden. Die Reform von 2014 sollte es vor allem jungen Türken ermöglichen, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu behalten. 50 CSU-Abgeordnete nahmen an der Abstimmung teil, alle stimmten zu. Gestern nun erklärte der CSU-Politiker Markus Ferber an dieser Stelle im Deutschlandfunk, warum seine Partei jetzt wieder eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft fordert. Sie wissen natürlich auch, dass das Recht, das heute gilt, von einer rot-grünen Bundesregierung geschaffen wurde, gegen den erbitterten Widerstand der CSU. Als Koalitionspartner auch in Berlin mitregieren, zugleich Speerspitze der Opposition gegen das sein, was als Merkels Flüchtlingspolitik gebrandmarkt wird. Mit diesem doppelgesichtigen Rollenspiel fordert die CSU die große Schwesterpartei und die Bundeskanzlerin wieder einmal heraus. Angela Merkel reagierte am Ende ihrer Haushaltsrede am Mittwoch mit einer verbalen Beruhigungspille. Deutschland wird Deutschland bleiben. Mit allem, was uns daran lieb und teuer ist. Merkel greift damit einen Leitsatz aus dem Forderungskatalog auf, den die CSU am Wochenende bei einer Vorstandsklausur beschließen will. Aus dem Munde der Kanzlerin, für die auch der Islam zu Deutschland gehört, dürfte das Versprechen indes noch lange nicht genügen. Dazu gehört eben einfach, dass wir dafür sorgen, dass die kulturelle Identität erhalten bleibt. Eine unbegrenzte Zuwanderung aus völlig fremden Kulturkreisen wird eine Integration auf Dauer nicht möglich machen. Erklärt Markus Söder von der CSU, die auch die im Frühsommer schon zu den Akten gelegte Forderung nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen wieder auf die Tagesordnung setzt. Ein Spätsommer der politischen Déjà-vus. Immerhin Demütigungen der Kanzlerin auf offener Bühne wie beim CSU-Parteitag im letzten Jahr soll es heuer nicht mehr geben. Horst Seehofer wolle Merkel erst gar nicht zum diesjährigen CSU-Treffen im November einladen, berichtete gestern die Bild-Zeitung.